Lektion 5, Übung 2a. Ich glaube, wir nehmen das Auto. Das ist bequem. Ja, aber vielleicht gibt es einen Stau. Vielleicht finden wir in Bad Vilbel keinen Parkplatz. Warum nehmen wir nicht das Fahrrad? Fahrradfahren macht Spaß. Das dauert 40 Minuten. Gut, aber in Bad Vilbel einen Parkplatz suchen, das kostet auch Zeit. Richtig, und Fahrradfahren ist gesund. Ja, aber leider ist das Wetter heute nicht gut. Es gibt einen Bus, der braucht von hier nur 25 Minuten. Er fährt im 10-Minuten-Takt, alle 10 Minuten. Aber die Fahrt kostet 2,70 Euro pro Person. Und jetzt fährt auch kein Bus. Im Auto hast du immer einen Sitzplatz. Also gut, dann nehmen wir die S-Bahn. Das geht schnell und wir brauchen keinen Parkplatz. Ja, die S-Bahn oder den Bus? Zur S-Bahn-Haltestelle sind es von hier 15 Minuten zu Fuß und die S-Bahn ist oft voll. Also Leute, wie kommt ihr nach Bad Vilbel? Vera nimmt das Auto, Mehmet und Theo, ihr nehmt den Bus. Aber vielleicht nimmt nur Theo den Bus und Mehmet nimmt die S-Bahn. Und ich? Ich brauche kein Fahrrad. Ich brauche auch keinen Bus und kein Auto und keine S-Bahn. Ich nehme einen Regenschirm und gehe zu Fuß.